Was ist eigentlich das Schlimme am Übergewicht? Glaubt man den Statistiken, sterben an den Folgen des Übergewichts 3 Millionen Menschen weltweit, davon 400.000 in Amerika und 80.000 in Deutschland, allein im Jahr 2015. Die deutschen Krankenkassen kostet die Adipositas-Behandlung jährlich 20 Milliarden Euro. Das Zehnfache in den USA, Tendenz steigend. Weltweit werden 2,1 Milliarden Erwachsene und 13% der Kinder als übergewichtig und adipös eingestuft. Davon gelten 641 Millionen Menschen als krankhaft fettsüchtig. Diese Zahl hat sich in 10 Jahren verdoppelt. Nun, das kann ihnen eigentlich egal sein, solange sie noch keine ernsthaften körperlichen Beschwerden beklagen. Sicher ist ihnen aber nicht egal, dass der Gedanke ans Abnehmen ihren Alltag dominiert, die Furcht vor Gewichtszunahme ihre Lebensqualität einschränkt, sie sich fühlen wie ein Außenseiter, nur weil ihr Körper Fettzellen aufbaut und sie sich in genau dem Bereich einschränken sollen, wo das Leben am meisten Spaß macht. Beim Genuss. Es lässt sie sicherlich auch nicht kalt, wenn sie erfahren, dass eine Fettschicht keine Fehlfunktion des Körpers ist und auch keine erzeugt. Vereinfacht gesagt, Fett ist keine Krankheit und macht auch nicht krank. Deswegen frage ich einmal ganz provokant, was ist eigentlich das Schlimme am Übergewicht? Die Antwort ist, das Schlimme am Übergewicht ist, dass die anderen ihnen sagen, es wäre schlimm. Die anderen. Das sind nicht nur die Modemagazine, die Partner, Freunde, Verwandten und Bekannten. Das ist nicht nur der Rest der Gesellschaft. Das sind sogar diejenigen, die ihnen eigentlich da heraushelfen sollten. Ihre Ernährungsberater. Doch was tun die? Die sagen ihnen, dass sie bewusst essen sollen, damit sie schlank werden. Wirklich begründet hat das aber nie jemand. Und dauerhaft funktioniert es ja auch nicht. Ja, mehr noch. Einige Ärzte behaupten unumwunden, Adipositas wäre nicht nur eine Krankheit, sondern sogar noch unheilbar. Mit dieser leichtfertigen Aussage unterschreiben genau diejenigen ihr Todesurteil, von denen sie sich eigentlich Hilfe erhoffen. Behandelt wird dennoch. Das lukrative Dauergeschäft mit Unheilbaren will sich ja schließlich offenbar niemand entgehen lassen. Aufgrund nicht nur meiner eigenen Forschung kann ich Ihnen getrost sagen, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, sondern höchstens falsche Therapiekonzepte. Nun schließt sich sofort eine zweite Frage an. Warum wollen Sie eigentlich abnehmen? Wäre doch alles nicht so schlimm mit dem Körperfett, wie ich noch genauer ausführen werde, und das Schlimme, nur die Unkenrufe Andersdenkender sind. Wozu dann das ganze Theater? Ganz einfach. Sie wollen sich nicht länger abgelehnt fühlen. Kein Witz und jede Wette, das allein steckt dahinter. Es ist sogar derselbe Grund, weswegen sie zugenommen haben. So gut wie alle Übergewichtigen denken, wenn ich erst einmal schlank bin, dann geht es mir besser, dann bin ich glücklicher. Aber es ist genau umgekehrt. Wenn sie sich glücklich fühlen, nehmen sie ab. Automatisch und ohne Rückfall. Wenn Sie nun erkannt haben, dass Sie nicht in erster Linie abnehmen, sondern akzeptiert und anerkannt werden wollen, egal wie, dann ist ein Teil des Drucks weg. Denn unter Druck abzunehmen ist so ähnlich wie unter Druck einschlafen zu wollen. Vergessen Sie es. Dafür, dass Sie Ihre Lebensqualität, Ihren inneren Frieden und vor allen Dingen Ihr Selbstwertgefühl wieder zurückbekommen, lohnt es sich allemal abzunehmen. Damit Sie dieses Ziel mühelos und in realistischer Zeit erreichen, gehen wir hier einmal einen ganz anderen Weg, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Wir werfen einen Blick auf das, was Ihren körperlichen Stoffwechsel steuert. Ihre unterbewussten Gefühle.